R-S-D-R-Doppel-E-T, Ghetto-Veteran, yeah. KC-Rebel, jahrelanger Mike-King. Mich ficken, das wage ich zu bezweifeln nicht. Komm vorbei und ich schlage dich zu Scheiße. Ich bin kurdisch, hätte ein Röschen beim Schlafen vergewaltigt. Also renn weg, weil ich Muschis baller. Geh aus meinen Augen raus, Kutschki Haram. Unsere Worte sind doch keine Qual. Ich ermorde dich auf meine Art und ficke dich ordentlich in deinen Arsch. Und jetzt spielt deine Alte an meinem Schniedel. Doch ich halte meine Linie, ihm auf den Erdbeeren. Ihr Rap-Rebel, Chef Sessel, ich bin 4-5er Street-Babo. Gelb-Rot wie Galatasaray, aber Chicano. G-Bato, Hartz IV ist Pitch-Move. Doch ich mach Street-Money, also nach mir die Rebel. Keiner stirbt, denn wir bleiben Papas in deinem Bezirk. Machen wir hier Parler, dann teilen wir's. Und greifen zu Waffen, wenn ihr Scheiß passiert. Das hier ist der Boss-Effekt, Boss-Effekt. Rottweiler, B-U-Doppel-Z, du Gnome. Deutsche Rapper sind am Fliegen wie ein Chefpilot. Bringen sie dir runter, als wär das ungestresste Dorf. Zwinge Rapper in die Knie wie ein Sexsymbol. Wir überleben hier durch Schnee wie ein Eskimo. Das hier ist Ruhrpott 4-5 Mexiko. Habibi, wir sind auf Sendung, Brennpunkt 4-5 Rentjungs. Ihr verschwindet in der Versenkung. Machen nicht auf Gangster wie ihr. Doch weil's brennt im Gehirn, sind die Jungs jetzt in Gangs involviert. Mutte, das ist der Sound der Rache, der durch dein Ohr schießt. Das ist für alle Kanacken, die Puck auf Rohr spielen. Hier geht's um Bodyguards, Türsteher, Abiyad, Radikal, Maniak. 4-5 Taliban, wir fressen uns hier gegenseitig auf wie Kannibalen. Schneid meine Zunge, wenn ich lüge, das ist alles klar. Wir können uns ballern und keiner stirbt, denn wir bleiben Babas in deinem Bezirk. Machen wir hier Parler, dann teilen wir's. Und greifen zu Waffen, wenn ihr Scheiß passiert. Das hier ist der Boss-Effekt, Boss-Effekt. Boss-Effekt, Boss-Effekt, Boss-Effekt. Seite mein Freund, ich komm vorbei und mach mal zack, zack den Sack zu. Der Champ, guck, ich trag den Gürtel. Ficker, ihr seid keine Gegner, es ist meine Ära. Besser leise treten, meine Feder gleitet über Pergament bei Kerzenlicht, um zu besiegeln. Dass dein Testament in meinen Händen liegt, uns zu besiegen. Träume weiter, kannst da haken, es bleibt Illusion und Asphalt Inferno. Ich verbrenn dich mit meinem Killer-Film. Zeig euch, Bruder, Hammer hängt, A-Rap autoritär auf. Kommt ihr her und zeigt mir, was ihr habt. Ich werd's auch korrigieren, auch sorry, ihr habt echt gedacht, was ihr da macht, ist böse. Doch tut mir leid, was ihr da macht. Ist Obertrip, ihr habt keinen Plan. Jagdsaison 1-0, ihr seid freiwillig. Es wird wieder Zeit, dass ich euch ficke mit dem Mike-Kill. Bleibt still, ihr Opfer, das ist Frankfurt und Ruhrpott. Ihr könnt uns nicht stoppen, glaubt mir, Junge, das kann nicht. Wir können uns ballern und keiner stirbt, denn wir bleiben Babas in deinem Bezirk. Machen wir hier Parler, dann teilen wir's. Und greifen zu Waffen, wenn ihr Scheiß passiert. Das hier ist der Boss-Effekt, Boss-Effekt. Boss-Effekt, Boss-Effekt, Boss-Effekt.